wallendes, blondes Haar. Du bist der geborene Superstar. Du denkst, deine Stimme ist genial. Doch das Geschäft, es bleibt banal. Es bleibt banal. Und du arbeitest die ganze Nacht. Du wählst deine Worte mit Bedacht. Du kennst jedes kleine Detail, doch deine Platten sind schwer wie Blei, sind schwer wie Blei. Deine Platten sind schwer wie Blei. Gewöhn dich dran, dass du nichts verändern kannst. Wenn jemand ohne Kleidung tanzt, wirst du einfach abserviert. Scheißegal, wer dabei friert, dabei friert. Was es braucht, Erfolg hast du schon längst geraucht. Du denkst, ewig bleibt es so. Doch es sinkt stetig das Niveau. Es sinkt stetig das Niveau. Es sinkt stetig das Niveau. Gewöhn dich dran, dass du nichts verändern kannst. Wenn jemand ohne Kleidung tanzt, wirst du einfach abserviert. Scheißegal.